Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Atomkerne haben ein außerordentlich schlechtes Image. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt doch viele, viele Leute, wenn man da anfängt, über Atomkerne zu reden, sagen, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe damit. Hier im Studio genauso. Als ich heute herkam, haben mir gesagt, wir machen heute eine Sendung über Atomkerne. Alle Leute haben Angst vor Atomkernen. Ist ja auch kein Wunder. Offensichtlich sind in diesen Kernen, in diesen Atomkernen ja Kräfte am Spiel, die man so einfach nicht wirklich richtig im Griff kriegt. Ne? Man hat sie nicht so richtig im Griff. Warum? Wissen die wenigsten. Aber dass Atomkerne natürlich für einen Astrophysiker von nachgerade essentieller Bedeutung sind, das wissen natürlich die allerwenigsten. Und deswegen ist das Thema heute, was ist ein Atomkern? Wenn ich die Kreide finde, dann schreibe ich da drauf, aber wie so oft hat das Thema im Studio immer dasselbe. Also, was ist ein Atomkern? Dass man sich in dieser Sendung auch noch sportlich betätigen muss, das war mir nicht bekannt, aber gut. Was ist ein Atomkern? Kommen wir der Sache auf die Spur. Was ist ein Atomkern? Könnt ihr die Kreide wieder nehmen da hinten? Ja? Brauche ich nicht mehr. Jetzt bin ich derartig aus dem Konzept gekommen durch den Wurf, dass ich gar nicht genau weiß, was ich eigentlich sagen sollte. Also, in unseren Kernkraftwerken, also hier auf der Erde, da benutzen wir ja eine Form von Umwandlung der Kernkraft. Ne, die Atomkerne scheinen ja irgendwie zusammengehalten zu werden und wir spalten große, merken Sie schon mal, große Atomkerne und dabei wird Energie frei. Diese Energie scheint so gewaltig zu sein, dass man sie nur in solchen großen Moderatorenbecken, also in Wasserbecken überhaupt, bündeln kann, also kühlen. Man muss sie zügeln, ja, damit sie bloß nicht außer Rand und Band gerät. Tschernobyl lässt grüßen, Hiroshima ist eine unkontrollierte Kettenreaktion. Also wir Menschen haben angefangen mit einer Kraft zu experimentieren und sie technisch umzusetzen, die offensichtlich, man muss vorsichtig mit ihr umgehen. In den Atomfusionsöfen von Sternen, also für den Astrophysiker jetzt interessant, da spielt sich was völlig anderes ab. Da verschmelzen kleine Atomkerne miteinander. Also meistens Protonen, die miteinander verschmelzen, größere Kerne dadurch bilden, also von Wasserstoff zu Helium kommen. Und dabei wird auch Energie frei. Also sowohl bei der Spaltung von großen Atomkernen wird Energie frei, als auch bei der Verschmelzung von kleinen Atomkernen. Jetzt kann man sich aber schon erahnen, worauf will der Mann eigentlich hinaus. Ich hatte eben schon bewusst benutzt zwei Protonen. Sie wissen alle, was Protonen sind. Protonen sind positive Teilchen. Und eigentlich, ich will das schon mal vorwegnehmen, wir werden das nachher noch in Ruhe betrachten, eigentlich kann es doch gar nicht sein. Wie will ich denn zwei positive Teilchen miteinander verschmelzen? Das kann doch überhaupt nicht sein. Das weiß doch jedes Schulkind, dass gleichnamige Ladungen, also elektrische Ladungen, sich abstoßen. Also, Moment mal, so geht's doch nur wirklich nicht. Sie können mir doch hier irgendwas... Ich sehe Sie doch. Glauben Sie bloß nicht, ich will Sie nicht erkennen. Also, als ob ich Ihnen was erzählen will. Atomkerne bestehen aus positiven Ladungen und aus neutralen Teilchen, die ebenfalls im Atomkern sind. Ja, wo kommen die denn bitte her? Woher weiß man denn das alles? Und wieso sind Atome, wenn sie denn im Innern mit positiven Ladungen versehen sind, elektrisch neutral? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Atom nehme, nehmen wir mal dieses Sauerstoffmolekül hier. Ne? Sehen Sie ja, hier ist ein kleines Sauerstoffmolekül. Ist ja elektrisch neutral. Ich kriege keinen Schlag. Also muss es auch negative Ladungen im Atom geben. Nun gut, fangen wir also mal ganz von vorne an. Wie hat man sich denn das früher also alles so vorgestellt? Das ist jetzt gut 100 Jahre her. Im 19. Jahrhundert fing man an, die Struktur der Materie zu entwickeln. Das Erste, was man fand, waren kleine Teilchen, nämlich die Elektronen. Die Elektronen, das ist das griechische Wort für Bernstein übrigens. Warum? Weil man merkte, wenn man Bernstein mit Katzenfell reibt, dann ist das geladen. Dann kriegt man eine geschossen, also elektrisch eine geschossen. Deswegen nannte man die Teilchen, die diese Ladung übertragen, nannte man Elektron. Und J.J. Thomson brachte 1896 in einer Publikation hervor, Elektronen sind die Träger der negativen Ladung und sind ziemlich leicht. Naja, so weit, so gut. Im gleichen Jahr, 1896, brachte ein Franzose, wir wollen ja hier nicht Engländer gegen Franzosen aus, aber ein Franzose, Henri Becquerel, stellte fest, es gibt Stoffe, die verwandeln sich aus sich heraus. Die liegen irgendwo im Labor und geben Strahlung ab. Becquerel hatte die natürliche Radioaktivität entdeckt. Was denn das nun wieder? Nun, natürliche Radioaktivität ist offensichtlich ein Zerfall aus einem Stoff der einen Art, zum Beispiel aus Uran, wird durch radioaktiver Zerfall ein anderer Stoff, zum Beispiel Thorium oder Radon und später sogar Blei. Und dabei wird Strahlung frei. Welche Strahlung? Nun, es gibt drei verschiedene Sorten von Strahlung, die dabei entdeckt wurden. Erstmal die Alpha-Strahlen. Auf die müssen Sie besonders Acht geben, weil die brauchen wir nachher noch, wenn wir über die Entdeckung des Atomkerns reden. Alpha-Strahlen sind schwere Heliumkerne. Also Heliumkerne heißt, das sind zwei Protonen, also das sage ich Ihnen jetzt auch vom heutigen Stand, damals wussten die das noch nicht so genau, das sind zwei Protonen und zwei Neutronen, die keine Elektronen haben, die sind also positiv geladen. Dann stellte man fest, es gibt Beta-Strahlen. Beta-Strahlung sind schnelle Elektronen, also schnelle negativ geladene Teilchen und was ganz Widerliches, Gammastrahlung. Also bei radioaktiven Zerfall, wenn ein Kern in seine Einzelteile zerfällt, wird Gammastrahlung frei. Gammastrahlung ist so ziemlich das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können. Hochenergetische Photonen, die gehen durch alles durch. Naja, also man wusste jetzt, dass Elektronen offensichtlich aus den Atomen herauskommen können, denn man maß ja diese Beta-Strahlung. Und Ernest Rutherford hat dann 1909 an etlichen Experimenten, wie man überhaupt mal bei der Gelegenheit, mal einen kleinen Seitenhieb sozusagen, man muss eines sagen, die Kernphysik ist jetzt 100 Jahre alt. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, ihr habt keine Ahnung, wie die Natur zusammengesetzt ist. Das eine kann ich Ihnen sagen, die Kernphysik ist immer und immer wieder getestet worden. Und das muss man ja an der Stelle auch mal sagen dürfen. Es stimmt alles. Die Tatsache, dass Sie jetzt da draußen das Fernsehen benutzen, einen CD-Spieler anhaben und so weiter, ist ein Zeichen dafür, dass wir verstanden haben, wie Natur aufgebaut wird. Mein Husten, tut mir leid, den scheine ich noch nicht so ganz im Griff zu haben. Nicht so gut wie die Atomkerne, nämlich. Es geht also bei den Atomkernen um eine Sache, die wir nach über 100 Jahren Experiment wirklich ziemlich gut verstehen. Das heißt nicht, dass wir sie beherrschen, aber wir verstehen sie. Okay, wo wollte ich hin? Nun, ich wollte hin zu der Forschung, die Ernest Rutherford 1909 angefangen hat, nämlich Streuexperimente zu machen. Rutherford war der Erste, der festgestellt hat, die Alpha-Teilchen bestehen tatsächlich aus Protonen und Neutronen. Und Rutherford stellte in seinen Streuexperimenten fest, als er nämlich eine Goldfolie von Alpha-Teilchen beschießen ließ, ja, dass Atome offensichtlich ziemlich leer sind. Jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Was hatte der Mann? Der Mann hatte eine Goldfolie und auf diese Goldfolie schickte er diese Alpha-Teilchen. Und diese Alpha-Teilchen waren sehr, sehr schnell. Einige tausend Kilometer pro Sekunde. Um diese Goldfolie herum ein riesengroßer Schirm von Zinksulfid. Und jedes Mal, wenn da irgendwas in diesen Kernen passiert wäre an energetischer Strahlung, dann wäre das Zinksulfid außenrum praktisch wie so ein großer Fotofilm, wäre angeregt worden, man hätte die Lichtblitze gesehen. Was hat Rutherford gefunden? Rutherford fand heraus, dass die meisten Alpha-Teilchen durch diese Goldfolie völlig unbeeindruckt durchgehen. Aber einige kamen zurück von diesen Alpha-Teilchen. Einige kamen zurück. Das heißt, da ist was passiert. Rutherford war so überrascht von diesem Ergebnis. Er hat das mit folgender Situation verglichen. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es ist so toll. Er verglich es mit der Situation eines Soldaten, der eine 38 cm Artilleriegranate auf ein Stück Seidenpapier abfeuert und zusehen muss, wie das Geschoss am Papier abprallt. Also, Rutherford stellte fest, das Atom ist ziemlich leer, aber in seinem Innern, denn die Alpha-Teilchen sind ja positiv geladen, in seinem Innern muss irgendetwas Ultrakompaktes zusammengesetzt sein, das er den Atomkern nannte. Wie sind die Größenverhältnisse? Was Rutherford feststellte, war ein Größenverhältnis, das es sich auf normales Maß, also auf menschliches Maß, übertragen, so vorstellen müssen. Wenn das Olympiastadion in München das Atom ist, ist schon ziemlich groß, dann ist der Atomkern ein Reiskorn am Anstoßpunkt im Mittelkreis. Das sind die Größenverhältnisse im Atom. Das Atom ist also unglaublich dicht gepackte Materie. Die Dichte dieser Kernmaterie, also muss ich ein bisschen näher kommen, muss ich mal sagen, ich muss mich auf die Zunge gehen lassen. 10 hoch 17 Kilogramm pro Kubikmeter. Können Sie mit 10 hoch 17 was anfangen? Noch nicht? Dann machen wir es mal so. Das sind 100.000 Billionen Kilogramm pro Kubikmeter. Werden Sie sich nichts darunter vorstellen können. Ein Stück Würfelzucker von dieser Art von Materie ist so schwer wie alle Menschen zusammen. Oder nur zum Vergleich, Blei zum Beispiel hat 11.500 Kilogramm pro Kubikmeter. Rutherford hat also festgestellt, dass dieser Atomkern, das, was im Innersten des Atoms praktisch die gesamte Masse ausmacht, unglaublich eng zusammengepresste Teilchen sind. Und er wusste natürlich, müssen positive Teilchen da sein, sonst wären seine Alpha-Teilchen nicht abgelenkt worden. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann das sein? Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Wieso haut es den Kern nicht auseinander? Und da man ja Jahre später auch festgestellt hat, dass in den Atomkernen neutrale Teilchen sind, können sich leicht merken, also wie die Schweiz, elektrisch neutral, die Neutronen, waren also zwei Fragen hier zu beantworten. Erstens, was hält die Protonen zusammen im Atomkern? Zweitens, was hält die Protonen, die ja positiv geladen sind, an die Neutronen an? Sie sehen auf dem Bild hier also Ladungen, das Rote sind die Protonen, das Graue sind die Neutronen. Wie kann es sein, dass diese Teilchen so eng in dem Atomkern gepackt sind, der, wie gesagt, in dem Atom selber nur ein winziges Volumen ausmacht? Dann habe ich zu Hause an meinem Institut mit meinen Studenten darüber gesprochen, wie kann ich dem Zuschauer das klar machen? Und an dieser Stelle sei mal gedankt, Thomas und Christian, ihr habt mir nämlich ein Bild geliefert, das ist fantastisch, wie man klar machen kann, was der Übergang ist zwischen elektromagnetischer Wechselwirkung von Ladungen und Ladungen gleichem Vorzeichen, zwei positiven Ladungen, und den Übergang zu der Kraft, die die Kerne zusammenhält, der Kernkraft. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Kugeln und an diesen Kugeln sind Stahlfedern dran. Und in den Stahlfedern innen drin gibt es winzige Magneten, die ultra stark sind, aber erst dann, wenn man richtig nah zusammenkommt. Also fangen wir an, diese zwei Kugeln mit den großen Stahlfedern zusammenzudrücken. Diese beiden Kugeln mit den beiden Stahlfedern werden sich natürlich erstmal abstoßen. Ist ja logisch. Die Stahlfedern drücken die auseinander. Das ist das, was wir von der Alltagswelt kennen. Die positiven Ladungen werden auseinandergedrückt. Aber jetzt bringen wir Energie auf und quetschen die Stahlfedern so zusammen, bis die Magneten die Federkraft übernehmen. Und dann bleiben die Kugeln zusammengehängt, obwohl die Stahlfedern sie eigentlich auseinandertreiben würden. Der Übergang von einer Kraft zur nächsten. Dieses Bild veranschaulicht nach meinem Gefühl dafür einigermaßen den Übergang von einer Kraft auf die nächste. Denn die Kernkraft, das, was die Kerne zusammenhält, ist eine so merkwürdige Kraft, dass wir wahrscheinlich, könnt ihr euch nochmal aufschreiben, bei nächster Gelegenheit noch eine Sendung drüber machen müssen. Das ist ja eine Kraft, die nur auf einem ganz winzig kleinen Volumen wirkt, nämlich nur in dem Volumen des Kernes. Denn normalerweise fliegen die Ladungen gleichen Vorzeichens auseinander. Ich bin vorhin gefragt worden, ja, was ist denn nun im Raum zwischen Protonen und Neutronen? Da habe ich gesagt, das sind die Gluonen. Da habe ich angefangen zu erklären, was das sein könnte. Und ich kann Ihnen sagen, da müssen wir wirklich länger als eine Viertelstunde drüber unterhalten. Das heißt, zwischen diesen Teilchen, Protonen und Neutronen im Kern, gibt es wieder eine neue Kraft, die einen Austausch von Teilchen durchführt. Und dadurch sind die Atomkerne so unglaublich festgebunden. Das war jetzt ein bisschen viel Kernphysik auf einmal. Wir werden bei nächster Gelegenheit noch tiefer in die Materie einsteigen. Aber ich erzähle Ihnen das eigentlich alles nur, damit Sie mal verstehen, was Faust gemeint hat, als er sich darüber Gedanken gemacht hat, dass er herausfinden wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält.